was war das nochmal, wenn Geld alles ist, was ist dann nichts? Diese Bank gibt es allerdings nicht mehr und ich habe... Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Aquí comienza un nuevo Niemandsland. Ja, hallo. Es ist wieder Montag. Von 13 bis 15 Uhr gibt es jetzt deutschsprachiges Programm auf Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Wir senden wie immer direkt aus dem Herzen einer großen Stadt, von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seid herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Montag, der 13. Januar 2020. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Das Motto des Tages stammt heute von Theodor Fontane. Der hat einmal geschrieben: In der Aufstellung unserer Grundsätze sind wir strenger als in ihrer Befolgung. Theodor Fontane. Der wäre nämlich am vergangenen 30. Dezember 1819 200 Jahre alt geworden. Was da so fetzt im Hintergrund live ist eine Gruppe, die Mittelalterrock spielt. Es handelt sich um die Gruppe In Extremo. Die siebenköpfige Gruppe existiert schon seit 1995 und sie wurde damals in Berlin gegründet. Mit 1,5 Millionen verkauften Tonträgern ist sie die kommerziell erfolgreichste Formation im Bereich des Mittelalterrock oder auch Mittelaltermetall genannt. Oh, In Extremo, kurz In Ex, entstand aus zwei anfangs voneinander unabhängigen Projekten, einer namenlosen, reinen Mittelalterband und einer Rockband. Bekannt wurde die Formation durch häufige Präsenz auf Mittelaltermärkten und anderen Veranstaltungen, auf denen die Musiker ihre Akustikstücke spielten. Während der Proben für die Saison 1995 erfand Michael Robert Rhein, alias das letzte Einhorn, den lateinischen Projektnamen In Extremo, der auf Deutsch zu guter Letzt bzw. in Vollendung bedeutet. Die Band ist bekannt für die auf ihren Konzerten verwendete Pyrotechnik. Jo, und da gibt es Gesang, Zister, Dabuka, Binlu, Gitarre, Piccolo-Flöte, Mundharmonika, dafür ist das letzte Einhorn Michael Robert Rhein zuständig. Marktsackpfeife, das ist auch ein schönes Instrument, die Marktsackpfeife, dafür ist Flex, der Biegsame, zuständig, alias Marco Ernst Felix Zizorski. Der ist auch für die Drehleier übrigens zuständig, für die Pipes und für die Schalmei. Die Luther, Kai Luther, ist für den Bass, Trummscheit und Pauke verantwortlich. Marktsackpfeife, Schalmei, Hackbrett, Harfe, Sampler und FX ist Dr. Pimonte André Strugala. Nochmal die Marktsackpfeife, Schalmei, Yellow Pfeiffer, Boris Pfeiffer. Und Gitarre, Zister von Lange, Sebastian Oliver Lange. Und am Schlagzeug, Specki TD, Florian Speckert und Perkussion. Neben E-Gitarre, Bass und Schlagzeug zeichnen sich In Extremo durch einen für eine Rockband unkonventionelle Instrumente hauptsächlich mittelalterlicher Herkunft aus. Zu nennen sind, wie gesagt, Drehleier, Sackpfeife, Schalmei, Nickelharper, Harfe, Zister, Trummscheit, Hackbrett, Tabla Davul und Klangbaum. Die Dudelsäcke wurden zum Teil selbst angefertigt von Dr. Pimonte. Das ist also ein toller Bastler. Die werden aber zum Teil auch von einem bekannten Sackpfeifenbauer gebaut. Selbst gebaut ist auch eine mit einer ganzen Pferdehaut bespannten Rahmentrommel, genannt das Pferd. Die meisten anderen Instrumente werden nur noch von wenigen Instrumentenbauern gefertigt. Es ist also ein Ereignis, ein Museumsereignis, wenn man diese Band sich live anguckt. Ein paar Worte zu den Texten. Viele Texte der ersten Alben und ein paar Texte der neueren Alben sind nicht von der Band selbst gedichtet, sondern stammen, wie die Instrumente, aus verschiedenen Regionen des europäischen Mittelalters zwischen dem 8. bis dem 15. Jahrhundert und der früheren Neuzeit bis zum 18. Jahrhundert. Daher sind sie in vielen verschiedenen Sprachen abgefasst, die von den Bandmitgliedern nicht alle beherrscht werden. Zu den Sprachen gehören Isländisch, Schwedisch, genauer Nysvenska, Altfranzösisch, Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Latein, Hebräisch und viele andere. Als bekanntester Verfasser einiger Texte ist der französische Dichter François Villon zu nennen, zum Beispiel Rotes Haar oder Erdbeermund in der deutschen Nachdichtung von Paul Sech. Aber auch Gedichte von Johann Wolfgang Goethe, wie Rattenfänger Ludwig Uhland, des Sängers Fluch, das In Extremo leicht veränderten und Spielmannsflucht nannten, und Frank Wedekind, der Tantenmörder, von In Extremo in Albtraum umbenannt, sowie Texte aus dem mittelalterlichen Textbuch Carmina Burana wurden verwendet. Ich empfehle das Album Mein rasend Herz. Da haben In Extremo den selbstverfassten Text des Songs Liam erst auf Deutsch geschrieben und dann von Rhea Garvey, der auch Gastsänger bei diesem Lied ist, ins Gälische übersetzen lassen. Die Fabriken gehören uns aus dem Weltkapitalisten. Wir wissen selber, was zu tun ist. Unser Kopf ist groß genug. Aus dem Weg, Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeißt die Knarre weg, Polizisten. Die rote Front und die schwarze Front sind wir. Dieses Lied geht raus zu Ehren des großen Rio Reiser mit Ton Steine Scherben. Als einer der ersten deutschsprachigen und sozialkritischen Rockbands hat er in den 70er Jahren die Republik aufgerüttelt. Mit seinem Solo-Debüt König von Deutschland wurde er in den 80er Jahren zu eben diesem innerhalb der hiesigen Musikszene König von Deutschland. Er hat für die Musik gelebt, ein schnelles, wildes Leben. Am 9. Dezember 2020 wäre er 70 Jahre alt geworden. Wir gedenken seiner und grüßen alle Rio Reiser und Tonsteine Scherben Fans, die nicht nur den Sound und den Rhythmus gut finden, sondern auch die Inhalte dieser Musik. Kommen wir jetzt zur Abteilung Geschichte. Kommen wir zu unserer Hörreihe Es lebe der Tod. Wir sind mittlerweile bei der Folge 148 angelangt und es ist noch kein Ende abzusehen, weil dieser spanische Bürgerkrieg eigentlich ein europäischer Krieg bzw. eine Art Vorwegnahme des darauffolgenden Weltkrieges war und weil man an ihm schon alle großen Probleme und alle großen Krankheiten und alle ideologischen Schlachten der damaligen und vielleicht auch noch der heutigen Zeit erkennen und vielleicht sogar auch studieren kann und Lehren daraus ziehen kann. Es lebe der Tod. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, Folge 148. Arturo Barea in Madrid, Gerda Taro in Valencia. No pasarán, pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, Madrid, Mai 1937. Am 1. Mai zog die Madrider Abteilung für Auslandspresse und Zensur von der Telefonica ins Außenministerium im Palacio de Santa Cruz nahe der Plaza Mayor um, einem massiven Klotz aus Steinen und Ziegeln, dessen vergitterte Fenster das Gebäude wie eine Festung wirken ließen. Die Telefonica war zu gefährlich geworden. Die Korrespondenten hatten bereits darauf bestanden, dass der Übertragungsraum aus den oberen Stockwerken ins Erdgeschoss verlegt wurde und für Arturo Barea, den mittlerweile bei jedem lauten Geräusch Panik erfasste, war der Aufenthalt dort die reine Folter. In den Tagen vor dem Umzug hatte er sich fiebrig gefühlt. Immer wieder traten krampfartige Brechreizanfälle auf und er war außerstande, die zerstörte Gran Via zu überqueren, um ins Zensurbüro zu kommen. Still und zitternd saß er in einer abgedunkelten Ecke des Hotels und beschäftigte sich mit belangloser Büroarbeit. Den Umzug der Akten musste Ilsa alleine bewerkstelligen. Am Tag nach dem Umzug flog eine Granate durch ein Fenster des verlassenen Büros und explodierte vor Ilsas früherem Schreibtisch. Der Albtraum dessen, was hätte geschehen können, quälte Barea. An Arbeit, Essen, Schlaf war nicht zu denken. Er suchte deshalb den Amtsarzt auf, der ihm ein Opiat verschrieb, das ihn zwar einschlafen ließ, ihm aber Halluzinationen bescherte, grauenhafte Visionen von sich auflösenden Körpern, begleitet von dem Gefühl zu fallen und in Stücke gerissen zu werden. Als er schließlich zitternd und schweißgebadet aufwachte, beschloss er, sich von derartigen Medikamenten fernzuhalten. Doch diese eine Dosis und vielleicht auch die Erlebnisse der letzten paar Wochen hatten ihn verändert. Ihm war nun stärker bewusst, was seine Arbeit bedeutete. Gleichzeitig spürte er eine größere Distanz dazu. Und wie nach dem Beschuss der Gran Via eine Woche zuvor, begann er zu schreiben. Diesmal allerdings keine Phantasmagorie apokalyptischer Bilder, vielmehr entstand eine einfache, sachliche Geschichte, erzählt in der Umgangssprache von Barreas Heimatviertel Lavapiés. Darin harrt ein Miliziano aus zunehmend absurden Gründen in einem Schützengraben aus. Sein erster Versuch der Geschichte hatte Ilsa zutiefst erschreckt. Dieser neue Text hingegen rührte sie, und Barea wurde etwas Entscheidendes klar. Er konnte seine unausgegorenen Gefühle bannen, indem er sie aufschrieb, indem er ihnen in fiktionalen Geschichten eine Form gab. Es war klar, dass er irgendein Ventil finden musste, und je effektiver dieses war, desto besser. Denn nun trafen die Nachrichten von den Ereignissen in den Straßen von Barcelona ein, und Barea dachte bei sich, wir, die wir im November auf die Barrikaden gingen, hätten unsere Gedanken besser für uns behalten. Vor allem, wenn diese Gedanken sich in die Richtung entwickelten, wie es jetzt bei Barea geschah. Dos Passos hatte damals verstanden, was Ilsa und Barea heimlich bewegte. Es seien nicht nur die Granaten, hatte Dos Passos bemerkt, es sei eine Furcht, die jeden Mann, jede Frau bewegte, die eine verantwortungsvolle Aufgabe hatten. Sie wurden beobachtet. Und die Beobachter mochten keine von Zweifeln heimgesuchten Männer wie ihn. Barea hatte nämlich zu zweifeln begonnen. Ja, dachte er, der Krieg hatte angefangen aufgrund einer Intrige halsstarriger Generäle, die sich mit einer reaktionären Elite zusammengetan hatten, um sämtliche fortschrittlichen Entwicklungen im Land auszubremsen. Und ja, und die anderen hatten sich dem Kampf gegen die Generäle angeschlossen, um ihre Träume von einer echten Volksrepublik zu verteidigen. Als dann aber die Unterstützung von außen kam, von Deutschland und Italien auf der einen Seite und Russland auf der anderen, war dieser zivile Konflikt zwischen den Kräften des Wandels und denen der Reaktion in etwas anderes umgeschlagen. Plötzlich war Spanien zu einem Versuchsgelände geworden, das der Rest der Welt mit Spannung beobachtete. Was würde gewinnen, der Faschismus oder der Sozialismus? Wessen Waffen waren stärker, die Deutschlands oder die Russlands? Oder schlimmer noch, obwohl die Machthaber in Europa und den USA hofften, dass der militante Faschismus durch den Krieg geschwächt wurde, wollten sie andererseits nicht, dass die russischen Kommunisten und ihre faktischen Schützlinge die Spanische Republik gewannen. Das würde den Kommunismus zu mächtig machen. »Wir sind von vornherein verdammt«, dachte Barea. »Wir können nicht gewinnen. Trotzdem müssen wir kämpfen.« Vielleicht können wir gerettet werden, wenn in Europa ein antifaschistischer Krieg ausbricht. Vielleicht müssen wir einfach nur weitermachen und den anderen Ländern Zeit verschaffen, in der sie aufrüsten können. Wir werden auf jeden Fall mit unserem Blut bezahlen. Das war eine düstere, schreckliche Epiphanie, und es machte ihn und Ilse in einer Art und Weise verwundbar, die er sich noch nicht einmal ansatzweise vorstellen konnte. Manchmal kam während dieses seltsamen Frühjahres Barreas alter Freund Angel zu Besuch, wenn er Fronturlaub hatte, und brachte einige von den linkischen jungen Männern mit, die weder lesen noch schreiben konnten und neben ihm in den Schützengräben bei Carabanchel kämpften. Angel hielt einen abgenutzten, schmutzigen Band mit den Gedichten des Märtyrers Federico García Lorca in der Hand und bat Barrea, der die Dichtung von Lorca seit seiner Jugend liebte, ihnen etwas vorzulesen. Und Barrea trug Lorcas Zeilen über die Offiziere der Guardia Civil vor, bei denen einem das Blut in den Adern gefror. Gespenster in dunklen Umhängen, auf mit Eisen beschlagenen schwarzen Pferden. Oder das Gedicht über den andalusischen Olivenhain, der widerhallte vom Gesang der Vögel. »Das stimmt genau«, rief ein Junge aus Jaén, der in den Olivenhainen gearbeitet hatte, bevor er davongelaufen war und sich der Miliz angeschlossen hatte. »Die Olivenbäume sind voller Schreie und Rufe. Die Drosseln kommen scharenweise und fressen die Oliven auf und machen einen Riesenlärm. Lies weiter.« Gespannt wartete er, dass Barrea fortfuhr. »Dieser Junge«, dachte Barrea, »ist, während er in den Olivenhainen arbeitete, die anderen gehörten, fast verhungert. Und jetzt kämpft er für die republikanische Sache. Und Lorca hatte ihm, durch die Macht seiner Worte, die graugrünen Ölbäume voller Vögel geschenkt. Für immer.« Mai 1937, Valencia. Als Capa von Paris nach Bilbao aufbrach, beabsichtigte Gerda nach Katalonien zu gehen, wo Herbert Frahm, einer ihrer alten SAP-Freunde aus Deutschland, der unter dem Pseudonym Willy Brandt im norwegischen Exil gelebt hatte, ein Bündnis zwischen der SAP und der PUM herzustellen versuchte. Vielleicht hatte er gehofft, sie würde eine Fotosession mit Andres Nin machen. Vielleicht hatte er auch nichts anderes im Sinn als ein Treffen mit einer Genossin von früher. Sie ihrerseits hielt vielleicht Ausschau nach einem Menschen, mit dem zusammen sie die Ereignisse in Deutschland beklagen konnte, wo ihre Familie, die sowohl ihren Betrieb als auch ihr Haus verloren hatte, gezwungen war, nach Jugoslawien zu emigrieren. Als Gerda jedoch die Grenze überschritt, waren die Mai-Unruhen ausgebrochen und Brandt war nach einem gescheiterten Vermittlungsversuch zwischen der Regierung und der PUM auf der Flucht. Im Untergrund lief er noch Eric Blair, alias George Orwell, über den Weg, dem PUM-Milizionär, der so erpicht auf ein Gespräch mit John Dos Passos gewesen war. Blair versuchte ihn zu überzeugen, dass es am besten wäre, nach England zu fliehen. Brandt aber war der Meinung, der Faschismus könne besser von Norwegen aus bekämpft werden und ging zurück nach Oslo. Und Gerda, die ihrerseits wohl auch Barcelona als eher feindliches Gelände empfunden hätte, brach in Richtung Süden auf, zuerst zu den weiten blühenden Feldern um Los Blazques, nordöstlich von Córdoba, wohin Alfred Kantorowicz, den sie im Februar in Valencia getroffen hatte, als Nachrichtenoffizier des Tschapajew-Bataillons entsandt worden war. Da dort nichts los war, kehrte sie nach Valencia zurück, und hier holte der Krieg sie wieder ein. In der Abenddämmerung des 14. Mai rollte eine Welle nationalistischer Flugzeuge vom Meer heran und im Tiefflug über die Stadt. Bomben wurden abgeworfen. Der Angriff wurde die ganze Nacht hindurch bis in den Morgen hinein fortgesetzt. Mehrere Gebäude wurden zerstört oder beschädigt, unter anderem auch die britische Botschaft, und Männer, Frauen und Kinder wurden getötet oder verletzt. Am Morgen lag die Zahl bei 30 Toten und mindestens 50 Verwundeten. Gerda Taro, die sich nicht damit begnügen wollte, mit Trümmern übersäte Straßen und ausgeweitete Wohnblocks zu fotografieren, von denen sie in ihrer kurzen Karriere schon zu viele Bilder gemacht hatte, ging mit ihrer Kamera in das städtische Leichenschauhaus. Irgendwie überredete sie die Wachen, sie einzulassen. Als sie im Hof stand, drehte sie sich um. Sie fotografierte die Menge, die sich gegen die Eisengitter drängte, und ließ ihre Kamera hin und her schweifen, um dieses Panorama aus Angst und Trauer festzuhalten. Dann ging sie hinein. Dort lagen auf Marmorplatten, auf dem gekachelten Boden oder auf Behelfsbetten aus Holzstühlen, die man nebeneinander gestellt hatte, die blutigen, zerstörten Körper. Ein Mann im Geschäftsanzug, unter dessen kahlem Kopf sich das Blut sammelte. Eine schwarz gekleidete Frau mit einem Arm auf dem Kopf, als schliefe sie. Ein kleines Mädchen, die nackten Beine an den Körper gezogen. Was hatten sie und Kaper gesucht, als sie nach Spanien kamen? Romantik, Spannung, Pathos, Gefahr? Gefunden hatten sie das hier. Gerda ging zwischen den Reihen der Toten auf und ab, machte einen Bogen um Blutlachen, schmutzige Tücher und verdrehte Gliedmaßen und sah dem Tod ins Gesicht. Still, ohne Effekthascherei, fast liebevoll dokumentierte sie, was sie sah. »Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann bist du nicht nah genug dran«, pflegte Kaper zu sagen. An diesem Tag war Gerda sicherlich ganz nah dran. Danach ging sie in das Krankenhaus, wo man sich um die Überlebenden des Angriffs kümmerte. Sie fotografierte die Verletzten. Ein junger Mann schaut zu der hübschen blonden Fotografin auf, trotz seiner Verwundung fast mit einem Lächeln auf den Lippen, während seine Mutter und seine Frau oder Geliebte besorgt auf ihn herabblicken. Später traf sie einen dänischen Journalisten, den sie aus Madrid kannte, Ole Winding, den Sohn von Politikens Andreas Winding. Der jüngere Winding, den Journalistenkollegen sarkastisch den zitternden Dänen nannten, hatte in Madrid Schlimmes erlebt. Erst hatte er gesehen, wie ein Kind bei einem Bombenangriff getötet wurde, und anschließend, als Kaiser Rothmann ihn in Chicotes Bar mitnahm, um ihm mit Whisky über den Schock hinwegzuhelfen, war er Zeuge geworden, wie ein Soldat in einem Streit einen anderen aus nächster Nähe erschoss. Barea, dem solche Traumata nicht unbekannt waren, hatte versucht, mit Winding ins Gespräch zu kommen, um ihm zu helfen, hatte aber letztlich aufgegeben. Winding hatte Madrid zusammen mit Virginia Cowles und Sidney Franklin, die ihn nach Valencia mitnahmen, verlassen. Jetzt war er auf dem Weg zurück nach Paris, und er konnte es kaum erwarten, endlich das Flugzeug zu besteigen. Gerda übergab ihm ihren belichteten Film mit der Bitte, ihn zu Kaper ins Studio in der Rue Froidevaux zu bringen. Sie schickte Kaper ein Telegramm. Die Fotos aus Valencia und Cordoba, die sie Winding gegeben hatte, sollten auf extra Dur Kodak-Fotopapier entwickelt werden, und Kaper solle bitte Scheinwerfer und Reflektoren für die Filmkamera mitbringen, wenn er nach Valencia kam, und Kaffee und Schokolade. Offenbar hatten die Schrecken, die sie dokumentiert hatte, in ihr nur die Bereitschaft geweckt, mehr davon zu sehen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 148, eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturhinweis: Ich verlas einen Ausschnitt aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail. Originalausgabe: »Hotel Florida – Truth, Love and Death in the Spanish Civil War«. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart, im Original erschienen 2014 im Verlag Ferrer, Strauss und Giraud in New York. No pasarán. Pasaremos. Ce qui n'était pas notre credo n'était pas valable. Und ich bin stolz, zu den Reihen der internationalen Brigaden gehört zu haben. Das ist eine Erinnerung, die meine alten Tage erhält. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba mba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba mba. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba mba. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio. El furor furor de los traidores, rumba la rumba la rumbamba. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada puede bombar, rumba la rumba la rumbamba. Pero nada puede bombar, rumba la rumba la rumbamba. ¿Dónde sobra corazón? Ay Carmela, ay Carmela. ¿Dónde sobra corazón? Ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumbamba. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumbamba. Deberemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos combatir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumbamba. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumbamba. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Estáis escuchando Niemandsland 91.4 FM Contrabanda Barcelona. Un programa casi siempre y casi solo en alemán. Pero hoy tenemos un pequeño reportaje en dos lenguas, en alemán y en castellano. Y sabemos que en el momento la ciudad está intentando, y desde el ayuntamiento, de salvar el planeta. Nosotros nos apuntamos. Wir sind im Moment bemüht, den Planeten zu retten, die Umweltzerstörung ein bisschen aufzuhalten. Und da gibt es allerlei gute Vorschläge, die natürlich nicht alle auf Applaus treffen. Und zwar der Vorschlag von unserer Bürgermeisterin Ada Colau, die gesagt hat, man sollte die Luftbrücke zwischen Barcelona und Madrid abschaffen, die Flugzeuge, den Flugzeugverkehr, und die Leute sollten mit der Bahn fahren. Das hat natürlich einen riesen Proteststurm ausgelöst und da hat unsere tolle Bürgermeisterin sich leider auch mal wieder ein bisschen verkalkuliert. Aber so ist das. Sobald man Stellung bezieht und eine radikale Maßnahme vorschlägt, fallen sie alle über einen her. Gut, eine Initiative, die auch von einem Radiofreund von uns, von unserem Radiosender Contrabanda, mit initiiert und mit durchgeführt wird, ist die Initiative Restarter. Ich bringe mal kurz die Reportage, die ist nicht sehr lang, dann begrüßen wir Werner, der ist gerade ins Studio gekommen. Jo. Estamos aquí en una carpa, que es una cosa insólita. Creo que es una de las pocas innovaciones últimamente. A mi lado aquí Andreu, de Radio Contrabanda FM. ¿De qué va todo esto, Andreu? Hola, buenas. Mira, aquí estamos, tenemos una asociación y enseñamos a la gente a reparar sus propios electrodomésticos cuando fallan. Wir befinden uns hier in einem Zelt auf der Plaza Catalunya und es ist eine der wenigen Innovationen der letzten Zeit, einzigartig. Andreu steht hier neben mir von Contrabanda FM. Worum geht es, Andreu? Hallo, wie geht's? Also, wir sind ein Verein, der den Leuten beibringt, wie sie ihre eigenen Elektrogeräte reparieren können, wenn sie nicht mehr funktionieren. No es un servicio de reparación, sino lo que portamos, la poca experiencia que tenemos, y sobre todo las herramientas y saber abrir equipos. Entonces, le decimos a las personas cómo abrir sus equipos, que pierdan el miedo a meterle mano, abrirlos, y que aprendan a verificar sus componentes, identificarlos, que las propias personas cojan una independencia tecnológica y ellos mismos puedan llegar a discernir y averiguar qué es lo que está fallando en sus equipos. Es ist kein Reparaturservice, sondern wir steuern die wenigen Erfahrungen, die wir haben, bei und vor allem die Werkzeuge, die man braucht, um die Geräte aufzuschrauben. Wir erklären den Leuten, wie sie ihre Elektrogeräte aufmachen können, damit sie die Angst davor verlieren und sie zu öffnen. Damit sie lernen, die einzelnen Bestandteile erkennen und identifizieren zu können, damit diese Leute selber eine technologische Unabhängigkeit erlangen. Und so können sie selber lernen, festzustellen, was an ihren Geräten nicht mehr funktioniert. Muy bien. ¿Y qué tipo de aparatos os han llegado hoy? Desde todo. Mira, dos panificadoras. Ajá. Panificadoras. Uy, sí. Pan. Fantástico. Ordenador portátil. Sí, una manta lijadora. Eléctrica. Lijadora. Ajá. Altavoces y un taladro también. Vale. ¿Y habéis conseguido repararlo casi todo o también hay casos perdidos, diríamos? No. Hay casos, por ejemplo, la lijadora sí que llegamos al... a detectar que el fallo es en el motor, o sea, ya no se puede reemplazar. Pero luego los estamos casi en un 80% de equipos que se reparan. ¿Sí? Eso es fantástico. Sehr schön. Und was für Geräte sind heute bei euch so eingetroffen? Alles Mögliche. Sieh mal, zwei Brotmaschinen, ein Laptop, eine Heizdecke, eine Schleifmaschine, Lautsprecher und eine Bohrmaschine. Gut. Und habt ihr alles reparieren können oder gibt es auch hoffnungslose Fälle? Also nein, bei der Schleifmaschine haben wir festgestellt, dass der Fehler im Motor steckt und den können wir nicht mehr ersetzen. Aber insgesamt haben wir so 80% Geräte, die wir reparieren können. ¿Y cómo se llama la asociación? Restarters Barcelona. Restarters Barcelona. Y me han dicho, hay rumores que hay un programa de radio también que trata de este tema. Sí, viene de Londres la idea y el programa de radio y a ver si en un futuro... En Contrabanda FM habrá uno, ¿no? Conseguimos gente que haga la versión local del programa. A ver. Muy bien. Restarters Barcelona. Restarters Barcelona, sehr gut. Es gibt Gerüchte, dass es bei Contrabanda FM bald eine Sendung über dieses Thema geben soll. Ja, die Idee kommt aus London und die einer Radiosendung. Und mal sehen, ob es in Zukunft auch bei Contrabanda eine geben wird. Ja, und Leute, die eine lokale Version dieser Sendung hier machen können. Pues fantástico. Así que aquí en la Plaza Cataluña, en la carpa, ¿hasta cuándo estáis? Hoy, porque es la semana de la movilidad. ¿Vale? Y siempre estamos en itinerantes. Por eso, que la gente se conecte a restartersbcn.info y ahí anunciamos el próximo evento. Muy bien. ¿Y tenéis algún local aquí en la ciudad donde la gente puede ir, acudir? No, somos itinerantes. Hoy estamos aquí, luego tenemos en San Martí, vamos montando las fiestas de reparación por todo Barcelona. Pues porque todo el mundo tiene algún trasto en casa que ha dejado de funcionar, pero que todavía es como nuevo, ¿no? Este es el problema, sí, ¿no? Claro, es que la gente lo pueda solucionar y a la vez doblemente mejor porque evitamos una nueva equipo que se convierta en basura electrónica. Muy bien, pues muchas gracias, Andreu, compañero. Vale. De Contrabanda FM. Un saludo a los oyentes y sigan apoyando la antena y que estén al firme. Venga, adiós. Reparaturdienst Restarters Barcelona. Fantastisch, also hier auf der Plaza Catalunya ein Zelt. Bis wann werdet ihr hier vor Ort sein? Heute, denn es ist die Woche der Fortbewegung, eine Kampagne. Und wir sind immer an anderen Orten. Man kann das auf unserer Webseite erfahren, wo wir wann gerade sind. Restartersbcn.info. Gibt es hier in der Stadt auch ein Lokal von euch, wo die Leute hinkommen können? Nein, wir sind ein Wanderverein. Heute hier, dann in San Martí, wo wir ein Reparaturfestival organisieren, überhaupt in ganz Barcelona. Naja, jeder hat ja ein Gerät zu Hause, das nicht mehr funktioniert, aber noch wie neu ist, nicht wahr? Das ist die Sache, oder? Klar, genau darum geht's. Die Leute finden selber eine Lösung und doppelt gut, wir verhindern Elektroschrott. Sehr schön. Dann also, vielen Dank, Andreo, Radiokollege von Contrabanda FM. Gut, schönen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer, auf dass sie weiter unsere Antenne unterstützen und auf der Hut bleiben. Tschüss. Jo, tschüss. Thank you. ja, den Leuten zu zeigen und beizubringen, wie sie ihre eigenen defekten Geräte reparieren können, ist schon eine tolle Sache. Ich meine, das sollte jeder lernen, damit er nicht noch mehr Elektroschrott zu Hause anhäuft. Im Studio Werner, hallo, wie geht's? Hallo, grüß Gott. Es geht wie jeden Montag, die Woche fängt wieder an. Und morgen ist dann Dienstag, übermorgen Mittwoch. Und so geht es halt immer weiter, nicht wahr? Ja, das sind Weisheiten, die bekommt man aber erst ab einem bestimmten Alter, oder? Sonst fallen einem solche Dinge, solche weisen Dinge gar nicht ein. Ja. Das klingt nach Zen-Buddhismus. Naja, insofern hast du da schon recht, wenn du in diese Richtung denkst. Es gibt außer mir noch sehr viele andere Philosophen. Ne? Na gut, aber also eine nach Sache. Dem Sonntag kam der Montag, das ist heute. Ja. Letzte Woche, diese Woche, fängt ja immer bekanntlich mit Montag an, also tatsächlich, es ist soweit, hier in Spanien, die regierungslose, die schreckliche Zeit ist vorbei. Hurra! Ja, jetzt ist nur die Frage, ob die neue Zeit dann mit Regierung, ob die dann weniger schrecklich ist oder nicht, ne? Also die Frage muss man sich ja schon stellen, weil wann haben Sozialdemokraten in der Regierung jemals was Positives gebracht? Ne? Und naja, ein paar nette Sachen haben die schon gemacht. Ich weiß noch, als ich damals zur Uni ging, da bekam ich immerhin BAföG und das hatten wir den Sozialdemokraten zu verdanken, beziehungsweise dem Druck von unten, weil den davor, dann die Sozialdemokraten, weil davor gab es nichts. Davor gab es Honef. Ja. Gab es nur die... Sankt Honef und dann... Ja, die Unis waren für die Eliten und nicht für Arbeiterkinder ja. gedacht und das war etwas gut, Neues also mit der Ära der sozialdemokratischen Ära in Deutschland. Das muss man sagen, sonst haut man wie immer daneben. Die müssen ja immer so kleine sonst sagt kosmetische man, Sachen. Die sind genauso schlimm wie die Faschisten. Nee. Das sagen zum Beispiel die Indepes. Die sagen, Pedro Sanchez ist genauso wie Rajoy und diese spanischen Faschisten, die machen dasselbe, die haben den 155 uns aufgebrummt. Und ich meine, da sollte man doch differenzieren. Ja, also das stimmt natürlich. Die SPD ist in Deutschland ist immer weniger schlimm als die CDU oder hier die sogenannten Sozialisten immer noch weniger schlimm als die PP. Also deshalb muss man das erstmal begrüßen jetzt diese neue Regierung, besonders auch, weil die Alternative in Anführungszeichen wäre eben dann gewesen eine Koalition der drei ganz rechten Parteien. Ne? Und die sitzen jetzt in der Opposition und werden natürlich aber auf Teufel komm raus, werden die versuchen, da die wieder den Niederlagen beizubringen, so dass es zu Neuwahlen kommt oder Misstrauensvotum und solche Sachen. Aber gut, selbst wenn die jetzt die 4 Jahre durchhalten sollten, diese neue Regierung, die werden sich natürlich irgendwie abschleifen wieder an der wirklichen Opposition, also den Poderes Fácticos, nicht der parlamentarischen Opposition. Und das sind halt die großen Unternehmen, die multinationalen Konzerne, alle die Banken und Unternehmen, die im IBEX, das wäre in Deutschland der DAX, vertreten sind, die Banken, die Investitionsfonds, die haben eben eine derartige Macht, dass die schon es schaffen werden, irgendwie denen wieder Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und es gibt allerdings einen Faktor, der diesen Prozess vielleicht noch hinauszögern kann, bis sie wieder zu Kreuze kriechen. Das ist, dass eben die Sozialisten jetzt nicht alleine in der Regierung sind, sondern Unidas Podemos als Koalitionspartner und also eine Partei, die klar links anzusiedeln ist von den Sozialisten. Aber gut, die Gefahr besteht natürlich weiter und Deshalb das Einzige, was wir machen können, also denen nicht auf Vertrauen, erstmal so einen Vertrauensvorschuss vielleicht könnten sie kriegen, aber es muss von heute an die Unterstützung von der Straße da sein. Es muss weitergehen, um bessere Bedingungen zu kämpfen in den Betrieben mit den Gewerkschaften, Streiks, Demonstrationen auch. Punktuell bei konkreten Dingen, also Gewalt gegen Frauen oder Klimawandel bekämpfen und oder Themen wie Immigration, wenn Druck da ist von unten, das müssen sie spüren. Ja. Und dann werden wir sehen, ob sie wirklich was durchbringen von ihren den Sachen, die sie angekündigt haben. Also Mindestlohn erhöhen, die Renten, um nicht mehr nur 0,25% pro Jahr zu erhöhen, sondern um mehr oder an die Inflationsrate angegleichen. Dann die teilweise oder wenn nicht ganze Rücknahme dieser reaktionären Arbeitsrechtsreform. Die erste, die wurde ja von Sozialisten noch selber gemacht unter Zapatero und dann noch mehr unter der Partido Popular Regierung. Also diesen Wohnungswahnsinn irgendwie zu reduzieren oder in den Griff zu kriegen, das erwarten wir. Das muss man fordern von dieser Regierung. Und versprochen haben sie es natürlich im Wahlkampf, aber man weiß ja, was davon zu halten ist. Ja, die Regierung ist heute vereidigt worden, die neuen Minister und die Ministras, das war heute der Gag des Tages, wurden heute beim König empfangen und alle haben auf die Verfassung geschworen und haben auch dem König Treue geschworen. Das ist schon interessant. Gracias, Vicepresidenta. Señora Presidenta del Congreso, compañeros ministros. Hier spricht unser Freund Pablo Iglesias. Que estemos en un edificio que fue la sede del sindicato vertical habla bien de nuestra historia que hoy estemos aquí. Carmen, va a ser un honor trabajar. Gut, sagt, es ist uns eine Ehre, Carmen, für Sie und für euch alle zu arbeiten und so weiter. Pedro Sánchez präsentiert also seine neuen Minister. Für die Rechte herrscht Alarmstufe Rot. Die hetzen schon und üben sich in Geschrei und Hetze. Die Politik der Crispación, so hieß das, immer wenn Sozialdemokraten an der Regierung sind, schürt die Rechte ein Klima von Geschrei, Hass und falschen Behauptungen und Lügen, um praktisch die Linke auch an der Regierung einzuschüchtern. Sie haben schon vor der Regierungsbildung damit angefangen, aber mittlerweile wissen die Leute Bescheid und haben schon, sagen wir mal, einen klaren Blick für das, was die Rechte da macht. Jedenfalls, ein Kommunist wird Minister für Konsum. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat sein neues Kabinett präsentiert. Zum ersten Mal seit der Diktatur regiert diesmal eine Koalition. Das linke Bündnis steht aber schon jetzt unter Druck. Das neue Kabinett besteht aus 22 Ministerien. 11 werden von Frauen und 11 werden von Männern geführt. 5 Ressorts besetzt das linke Bündnis Unidas Podemos. Mit ihm führen die Sozialisten die erste Koalitionsregierung in der jüngeren Geschichte des Landes. In seiner Ansprache gab sich Sánchez betont moderat. Dies wird eine Legislaturperiode des sozialen, territorialen und generationsübergreifenden Dialogs sein, sagte er. Die Verkündung der neuen Minister war mit Spannung erwartet worden. Die spanische Gesellschaft ist zunehmend polarisiert. Sánchez wird eine Minderheitsregierung führen. Ins Amt gelangte er nur, weil er katalanischen Separatisten einen Dialog mit Madrid zugestand. Auf gleicher Höhe, wie es immer so schön heißt, von Regierung zu Regierung. das stößt vielen Leuten in Spanien und auch vielen aus seiner eigenen Partei sehr sauer auf. Die rechte Opposition macht deshalb schon jetzt Sánchez linke Koalition gegen seine linke Koalition mobil. Gut, gestern verkündete Sánchez dann Personalien, die ihn erneut zur Zielscheibe der Opposition machen dürften und schon gemacht haben. Der international bekannte Soziologe Manuel Castells wird als Minister für Universitäten zuständig sein. Der 77-jährige Wissenschaftler hat in vielen seiner Schriften die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien befürwortet. Er ist also eine Art Separatismus-Prediger. Minister für Konsum wird Alberto Garzón, ein bekennender Kommunist. Er könnte unter anderem Wettbüros strenger regulieren und beispielsweise die Öffnungszeiten einschränken. Die Wettbüro-Fans sind da natürlich dagegen. Die wollen, dass jeder wetten kann. Jeder ist doch seines Glückes Schmied. Wir wollen wetten. Das ist natürlich ein Milliardengeschäft und das wollen sich bestimmte Herrschaften nicht nehmen lassen. Ich weiß nicht, ob du auf die Tore von Messi wettest oder auf Barca-Ergebnisse, aber viele Leute machen das. Die Wettbüros Pferde wetten. Man kann auf Elfmeter wetten, man kann auf Ergebnis wetten. Man kann wetten, in welcher Minute welches Tor fällt oder ob jemand verletzt ausscheidet und so weiter und so weiter. Vizeministerpräsidentin wird Carmen Calvo, Innenminister Fernando Grande Marlaska. Die beiden waren schon dabei, das heißt, das sind keine Neuigkeiten. Finanzministerin bleibt Frau Maria Jesús Montero, eine sehr entschlossene und resolut auftretende Frau, und unser Lieblingsastronaut, der Mann, der im Weltall war und der bisherige Wissenschaftsminister war, der bleibt es, Herr Pedro Duque. Neue Außenministerin ist die international geschätzte Juristin und Ökonomin Arantxa González. Früher besetzte sie Positionen bei der EU-Kommission. Seit 2013 war sie als Generaldirektorin des Internationalen Handelszentrums ITC in Genf tätig. Unter Leitung der 50-Jährigen solle künftig die Wirtschaftsdiplomatie im Vordergrund stehen, hieß es, was immer das auch sein mag. Kommen wir zu Unidos Podemos, Chef Pablo Iglesias wird einer von vier Vizeministerpräsidenten. Bisher war wohl selbst Koalitionspartner Unidas Podemos davon ausgegangen, dass es nur drei Vizeposten geben würde. Da hat es schon einigen Stunk im Hintergrund gegeben wohl, den man aber nach außen zugedeckt hat. Nur die Rechte schürt das. So berichteten es spanische Medien. Die Entscheidung habe bei den Linken zu Irritationen und Ärger geführt, hieß es da. Schon wenige Stunden später traten dann Iglesias und auch Sánchez vor die Mikrofone Hand in Hand und sprachen davon, dass sie ein Herz und eine Seele sind und dass das gar nichts zu bedeuten hat. Sánchez hatte sich lange geweigert, Iglesias und andere Podemos-Leute in die Regierung zu holen. Wegen des Streits wurden sogar Neuwahlen nötig. Besonders umstritten war Iglesias Forderung nach der Vizeministerpräsidentenschaft. Auf Twitter jubelten die Sozialisten darüber, dass nun drei Frauen stellvertretende Ministerpräsidenten sind. Iglesias wurde in dem Tweet nicht erwähnt. In Richtung des machtbewussten Podemos-Chefs, der schon am Abend von Sánchez' Wahl zum Ministerpräsidenten ein ausführliches Fernsehinterview gegeben hatte, schickte Sánchez gleich mal eine Warnung. Die Koalition werde sich von pluralen Ideen nähren, aber in eine Richtung gehen, sagte er. Gut, du hast das gerade angesprochen. Wie schwierig Sánchez' Legislatur werden wird, hat sich bereits in den vergangenen Tagen gezeigt. Einmal sind die Rechten. Die rechte Opposition warf seinen Sozialisten ein Bündnis mit Terroristen und Putschisten vor, weil es sich mit der Billigung katalanischer und baskischer Nationalisten zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen. Auch katalanische Separatisten sprachen von einem Staatsstreich. Allerdings, weil die spanische Wahlbehörde die Absetzung ihres katalanischen Ministerpräsidenten Quim Torra anordnete. In mehreren spanischen Städten demonstrierten gestern Zehntausende Anhänger der rechtsextremen Partei Vox. Sie hatte in Umfragen stark zugelegt und zu Demonstrationen aufgerufen, um Druck auf die linke Regierung jetzt schon mal zu machen. Ihr wirft sie eine Zusammenarbeit mit den Feinden Spaniens vor. Gemeint sind baskische und katalanische Nationalisten und Separatisten. Das war gestern. In Barcelona stellten sich ca. 300 katalanistische Unabhängigkeitsbefürworter den Rechten entgegen. Die Polizei musste die beiden Lager voneinander trennen. Da gab es also ein Hassgeschrei von beiden Seiten. Vox-Anhänger zeigten den faschistischen Gruß, auf Plakaten bezeichneten sie Sanchez als Verräter. In Pamplona beleidigten sich baskische Antifaschisten und Anhänger von Vox. Auf Fotos ist zu sehen, wie einer der linken Demonstranten eine ganz kleine, winzige spanische Flagge anzündet. Die wurde sehr ausführlich in den Nachrichten und in den Medien gezeigt. Die Szenen sind wohl nur ein Vorgeschmack auf das, was Sanchez in den kommenden Monaten noch bevorsteht. Er darf seine katalanischen Partner nicht vor den Kopf stoßen, muss die harten Angriffe der Opposition erdulden und darf gleichzeitig nicht zu viele moderate Wähler verärgern, die mit den Maximalforderungen der katalanischen Separatisten nichts anfangen können, aber auch gar nichts, im Gegenteil. Leicht wird das nicht, haben wir gesagt. Selbst nicht alle Wähler seiner eigenen Partei sind von der Koalition mit Podemos überzeugt. Und auch die Mehrheit der Spanier geht laut einer aktuellen Umfrage davon aus, dass Sanchez' Regierung nicht lange halten wird. War immer Zigeuner, doch das beschreibt mich ziemlich ungenau. In der Schule immer nur der Junge mit der dunklen Haut. Wo kommst denn du her? Wo kehrst denn du hin? Solche Fragen waren im Leben nie ein Schwerpunkt für mich. Doch man lernt, was ich hin und kehrt zu der Gruppe Mensch, deren Wertung sie auf die Herkunft beschränkt. Und sie fragt sie, warum Integration nimmer auf uns? Doch steht ständig Migrationshintergrund in Diskussionsmittelpunkt. Und jeder hat seine eigene Meinung. Doch ich scherz auf die Meinung, weil die ist Teil in der Zählung. Es geht nicht um Fakten, nur um Sicherheitsgefühl. Weil leichter Shit nur als Ventil gegen Minderheiten zühlt. Es ist immer leicht, das Spiel gegen Schwache zu giften. Und kommt her, sie schreit Drohne auf und Rossenkonflikten fern. Den Hass in die Mitten, die Pferde krochen inmitten. An Haufen Schrottjournalisten, die für einen Wochenblick tippen. Wir sind doch nicht daheim, na wir leben da nur in einer Gegenkultur. Das Land und die Leute sind eine eigene Geschichte. Wir integrieren uns jeden Tag einfach rein ins Nichts. Sie wollen uns nicht hören, doch sie reden dazu. Das ist unsere Gegenkultur. Österreich ist für mich nur ein Gersterbacker Heimatlos. Sie wollen uns von der Straße haben, doch zünden unsere Häuser. Und wenn ich heutzutage über die Straßen spaziere, was sieht das irgendwo ein Trottel gerade sein Haus projiziert. Ich hab ein Klink, wenn ich Deutsch red, aber was da passieren, kommt mir jeder gleich als Tschusch oder Krawatte definieren. Was mein im Boss seine Stirn, kommt gleich ein depperte Frage. Und da können sogar Deutsch, na das hätte man nicht gedacht. Wie sollte man es integrieren, wenn jeder von Ausländern redet? Und sogar die eigene Mutter, die dieses Ausritt verwendet. Wissen sehr, er ist adoptiert, das ist nicht so leicht. Wie schnell man so eine emotionale Bindung zerreißt. Alter, fickt sich doch alle mit dem grindigen Scherz. Bevor es so wird, wie ihr schon sagt, bleib ich lieber allein. Das geht auch so an die Leute, die das täglich erleben. Und den Mut haben, jedem Gegenwind entgegenzutreten. Wir sind nicht besser als ihr, wir sind nicht schlechter als ihr. Doch wir sind nicht nur Ausländer, sondern Menschen, kapiert? Wir sind doch nicht daheim, na wir leben da nur in einer Gegenkultur. Das Land und die Leute sind eine eigene Geschichte. Wir integrieren uns jeden Tag einfach rein ins Nichts. Sie wollen uns nicht hören, doch sie reden dazu. Das ist unsere Gegenkultur. Österreich ist für mich nur ein Gersterbacker Heimatland. Sie wollen uns von der Straße haben, doch zünden unsere Häuser an. Winter im Nimmensland. Über die Festtage habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, über unser Nimmensland-Programm. Wir bringen ja nun seit Jahren viele interessante, super interessante Hintergründe, Informationen, Reportagen, Straßenberichte, Live-Reportagen. Wir sind überall dabei, wir mischen überall mit, wir dampfen wie Hans in allen Gassen. Aber was manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist vielleicht der Humor. Ich habe hier einen Sketch über unsere Rente. Ich widme dieses kleine Humor-Sketch-Stückchen allen Rentnern, allen Leuten, die jetzt Rente beziehen oder bald Rente wollen. Und wir fragen uns, ist die Rente sicher? Was ist die Rente überhaupt? Da wollen wir uns mal reinhören. Piet Klocke. Ich bin ja damals angefangen, da habe ich bei, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, Siemens als

passiert. Die haben da offenbar dann gedacht, sie werden angegriffen. Und natürlich, wenn die jetzt sagen, versehentlich, das glaube ich auch, das ist schon glaubhaft. Ne? Aber man muss sich natürlich fragen, woher das alles kommt, dass solche Konsequenzen möglich sind, durch eben die Spannung da, um das mal so zu sagen, diese Nervosität, die da herrscht zwischen USA und dem Iran. Und da sieht man halt eben wieder, wie leicht und wie schnell die Sache außer Kontrolle geraten kann, wenn da jemand entscheidet, die Schraube wieder ein bisschen weiter anzuziehen. Und wer ist dieser jemand? In diesem Fall ist für mich wenigstens ganz klar Donald Trump, dieser größenwahnsinnige Psychopath da in den USA. Das ist klar, die Ayatollahs, das sind auch keine weißen Knaben. Ne? Aber es war der Trump, der schon vor anderthalb Jahren das Atomabkommen da, das Obama ausgehandelt hatte, außer Kraft gesetzt hat. Ne? Und jetzt wieder, vor zwei Wochen oder so war das, wo er eben befiehlt, diesen iranischen General Soleiman zu ermorden auf dem Flughafen in Bagdad. Ne? Natürlich, Trump sagt dann, versucht es zu rechtfertigen und sagt dann, es waren geplant Attacken, Angriffe auf 4 US-Botschaften, weiß der Teufel wo, irgendwo auf der Welt. Und das kann man jetzt glauben oder nicht, ne? Aber wer jetzt genau das bezweifelt, ist nicht irgendein Terrorist oder Islamist oder irgendein Linker, sondern der US-Verteidigungsminister, Herr Esper, Mr. Esper. Der Verteidigungsminister sagt, es hätte keinerlei Hinweise gegeben, dass diese Angriffspläne auf US-Botschaften bestehen. Und auch die Art und Weise, wie Trump selber darüber redet, ist sehr aufschlussreich. Ne? Der sagt nicht etwa 4 US-Atombotschaften sollten angegriffen werden, sondern er sagt, ich kann verraten, aber macht dann nicht weiter, ich kann verraten, dass diese Botschaften angegriffen werden sollten, sondern ich kann verraten, dass ich glaube, und dann noch nicht mal, dass diese Botschaften angegriffen werden, sondern dass es wahrscheinlich 4 US-Botschaften gewesen wären. So drückt dieser Hampel sich aus. Ja. Also ja, das ist typisch recht, Ausdrucksweise. Genau. Die lügen und verbiegen dann ihre eigenen Lügen zu einer halben Wahrheit, die dann doch wieder nachher auch eine Lüge war. Aber die Leute schlucken es und hören es den ganzen Tag und irgendwas bleibt ja hängen. So machen sie es. So wird die Realität zurechtgebogen. Ne? Und also immer, wenn das Gespräch auf Trump kommt oder so, meine erste Reaktion ist immer dieses faschistische Arschloch. Aber in der Zwischenzeit sage ich das gar nicht mehr. Ich denke mir das und halt mich zurück, weil eben viele Leute würden dann sofort sagen, aber nein, Trump und Hitler ist nicht das Gleiche. Das ist eine unzulässige Vereinfachung. Ne? Die USA sind ja ein demokratischer Staat und so. Das stimmt natürlich erstmal. Aber wenn du dich wirklich fragst, was Faschismus oder faschistisch im Grunde bedeutet, also der Umberto Eco hat das mal genannt, dieser Urfaschismus, der muss das ja wissen, der war ja als junger Mensch selber noch Mussolini-Fan. Ne? Und da gibt's halt ungeheuer viele Gemeinsamkeiten. Ne? Und also Traditionalismus zum Beispiel. Es gibt eine nationale Wahrheit. Bei Trump manifestiert sich das dann so, dass er eben sagt, make America great again. Ne? Oder alles, was Fortschritt ist, modern, wird zurückgewiesen. Also bei Trump wäre das wieder so USA der 50er Jahre, das weiße Amerika, die konsumieren und Kühlschränke kaufen und dann auch diese Irrationalität. Ne? Eine absolute Wahrheit existiert, ne? Und am besten gar nicht denken, sondern nur handeln. Ne? Dann el pensamiento único, ne? Die auch diese alles, was abweicht, die ganze Presse zum Beispiel ist hetzt nur und lügt und so. In Deutschland wird es Lügenpresse genannt, dann rassistische Geschichten, ne? Bei Hitler waren die Juden, aber genau das Gleiche steckt bei Trump dahinter, wenn er über die Lateinamerikaner, Mexikaner redet oder über die Muslime. Ne? Und ja, die Bedrohung der sogenannten Mittelklasse, dass die sich dann von den Armen bedroht fühlten, alles das ist das Gleiche. Verschwörungstheorien. Und auch die bei Trump geht es ja so weit, er ist ja selber Multimilliardär, ne, und hat sich umgeben mit Leuten aus der Finanzbranche, Banken. Und genau der kritisiert dann in seiner Wahlkampagne noch Wall Street, also die Börse da. Und dass dort eben sein Gegenkandidat seine Macht situiert hätte, genau der. Ne? Dann dieses Geschwätz, ne? Alles vom Volk, alles für das Volk. Ne? Und jeder Amerikaner in dem Fall kann ein Held sein, er braucht nur einen Immigranten zu denunzieren ohne Papiere. Und auch das, Trump zum Beispiel, der hat sich da mal geweigert, vor 2 Jahren, glaube ich, seine Vermögensverhältnisse und seine Einkommensteuererklärungen zu veröffentlichen. Macht er nicht und sagt, das interessiert auch nur die Presse und nicht das Volk. Ne? Und dann eben auch das, was wir gerade gesagt haben, die, wie die daherreden, sich ausdrücken, so einfach und schlicht wie möglich. Trump twittert eben immer nur in kurzen Sätzen. Und von der äußeren Erscheinung her sind Hitler und Trump natürlich nicht vergleichbar. Der Trump, der präsentiert sich als erfolgreicher Geschäftsmann, als Fernsehstar, als Kinobesitzer, Casinos, Hotels, Hunderte, Tausende von Immobilien und immer braun gebrannt und hochgewachsen, keine grauen Haare übrigens. Ja, und Hitler war eben dieses Männchen da schon in 20er Jahren nichts anderes als so ein verbohrter Faschist. Aber die Gemeinsamkeit ist eben, beide präsentieren sich so als Erlöser, als Besitzer der absoluten Wahrheit, und genau das kommt eben an bei dem sogenannten kleinen Mann. Also die, ich finde, die sogenannte Demokratie ist heute genauso bedroht, nicht nur in USA, sondern in Europa passiert ja in abgeschwächter Form das Gleiche. Ist in Gefahr eben, solange die kleinen Leute darauf reinfallen und das wählen. Ja? Und im Grunde ist es egal, Hitler oder Trump oder Urban oder Abascal oder wie die alle heißen. Ne? Ein Geburtstag ist zu begehen. Vor 40 Jahren wurde eine Partei gegründet, genau vor 40 Jahren, an einem 13. Januar. 1980, das war die Partei der Grünen. Was haben Sie noch? Die Sonnenblume ist geblieben in all den Jahren. Sie steht jetzt, beziehungsweise sie stand gestern im Motorwerk in Berlin-Weißensee. Da gab es nämlich eine große Geburtstagsparty auf dem Tisch in großen Vasen. Das ist eine alte Industriehalle und da hat die Partei ihren 40. gefeiert. Freundinnen und Freunde unserer grünen Bewegung. Ich begrüße Sie alle im Namen des Bundesvorstandes zur Delegiertenversammlung der sonstigen politischen Vereinigung Die Grünen, die zugleich die Gründungsversammlung der politischen Partei Die Grünen werden soll. In Karlsruhe, wie gesagt, gegründet am 13. Januar 1980, 10 Jahre später, die Listenvereinigung Bündnis 90 in Ostdeutschland. Es ist also ein Doppelgeburtstag. Die Grünen feiern an diesem Abend, wer sie waren und wer sie geworden sind. Sie feiern das ziemlich staatstragend. Die Festrede hat Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gehalten. Das amtsgewordene Establishment, wie er selbst sagt. Ein bisschen kann man den Prozess, den die Partei in den vergangenen Jahrzehnten durchlaufen hat, wohl mit dem eines Teenagers vergleichen, schreibt der Spiegel auf seiner Homepage heute, der Charakterzüge anprobiert und austestet, so wie die Grünen die verschiedenen Strömungen ausprobiert haben, um zu sehen, was zu ihnen passt, was ihnen gefällt, was sie denn sein wollen. Es gab rechte Ökobauern, Leninisten und Maoisten, es gab Anthroposophen und Punks bei den Gründungsmitgliedern. Viele der ideologischen Anfänge der Partei haben sich inzwischen natürlich verloren. Trotzdem oder wahrscheinlicher gerade deswegen sind die Grünen die Partei der Stunde. Sie sind nicht zu fassen, sie sind sehr glitschig, sie passen zu allem und zu jedem. In Umfragen liegen sie konstant jetzt mittlerweile über 20% in Hessen und Bayern und bei der Europawahl sind sie auf Rekordwahlergebnisse gekommen. Nur in Ostdeutschland kamen sie auf mäßige bis schwache Ergebnisse. Übrigens kein doppelter, sondern dreifacher Geburtstag. Wer heute auch noch Geburtstag hat, ist die Lola, nur die Fete war schon gestern. Gut, dann von hier aus ein Geburtstagsgruß an Lola. Ja, zum Geburtstag viel Glück. Hey! Kommen wir zu weiteren Meldungen. Die Grünen können wir in einer der nächsten Sendungen mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Kommen wir jetzt zu den Tagesthemen in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Jo. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. US-Verteidigungsminister Esper widerspricht Trump. Er wisse nichts von einer konkreten Bedrohung amerikanischer Botschaften im Nahen Osten, sagte Esper in einem Fernsehinterview. Präsident Trump hatte mit möglichen Angriffen auf Vertretungen der USA die Tötung des iranischen Generals Soleimani gerechtfertigt. Regierungskritische Demonstrationen im Iran dauern an. Auch am Abend protestierten wieder viele Menschen gegen die Falschinformationen zum Flugzeugabsturz in der vergangenen Woche. Die iranische Führung hatte erst Tage später eingeräumt, dass die ukrainische Maschine versehentlich abgeschossen wurde. Unerwarteter Einnahmenüberschuss für Bund. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, beläuft sich dieser auf einen kleinen zweistelligen Milliardenbetrag. Dazu beigetragen haben unter anderem höhere Steuereinnahmen sowie niedrige Zinsen. Die genauen Zahlen will das Finanzministerium heute bekannt geben. Umweltschützer kritisieren Siemens. Das Unternehmen will an einem Auftrag für eine umstrittene Kohlemine in Australien festhalten. Laut Konzernchef Käser sei Siemens vertraglich verpflichtet, Signaltechnik für den indischen Konzern Adani zu liefern. Umweltaktivisten sprechen von einer katastrophalen Entscheidung. Vulkanausbruch auf den Philippinen. Der Tal sei weiter gefährlich aktiv, warnen Seismologen. In der Nacht wurden 75 vulkanische Beben registriert. Am Flughafen der Hauptstadt Manila war gestern wegen des Ascheregens der Betrieb eingestellt worden. Zehntausende Menschen müssen sich in Sicherheit bringen. Das Wetter: überwiegend stark bewölkt oder örtlich etwas Regen oder einzelne Schauer. Vor allem in der Nordhälfte sowie in Alpennähe etwas Sonnenschein. 2 bis 10 Grad. 2 bis 10 Grad in Deutschland, 10 bis 15 Grad hier in Katalonien in Spanien an der Nordküste des Mittelmeers. Ein sonniger, leicht ins Diesige spielender Tag an diesem frühen Nachmittag, kurz vor 2:30 hier im Zentrum von Barcelona. Eine Nachricht aus Brüssel, aus dem Europaparlament. Separatist Junqueras verliert sein EU-Mandat. Wie gewonnen, so zerronnen. Der Europäische Gerichtshof hatte ihm den Rücken gestärkt, doch das oberste Gericht in Spanien ging darüber hinweg. Nun senkt das EU-Parlament den Daumen über den Unabhängigkeitskämpfer und Separatisten aus Katalonien. Der katalanische Separatistenführer Oriol Junqueras ist fortan kein Europaabgeordneter mehr. Er war es nur ein paar Tage. Wie EU-Parlamentspräsident David Sassoli mitteilt, betrachtet das Europaparlament sein Mandat mit Wirkung zum 3. Januar als beendet. Grund seien jüngste Entscheidungen der spanischen Wahlkommission und des obersten Gerichtshofs in Madrid. Sassoli forderte Spanien auf, umgehend den Namen eines neuen Abgeordneten mitzuteilen. Junqueras, wie sattsam bekannt, war im Oktober zu 13 Jahren Haft wegen Aufruhrs verurteilt worden. Der Europäische Gerichtshof EUGH urteilte zwar im Dezember, dass die spanische Justiz in dem Fall EU-Recht verletzt habe. Junqueras genoss demnach nach der Europawahl im Mai parlamentarische Immunität und hätte für die konstituierende Sitzung des Europaparlaments aus der spanischen Untersuchungshaft entlassen werden müssen. Inzwischen hat aber Anfang Januar in Spanien die Wahlkommission und am Donnerstag vergangener Woche auch der oberste Gerichtshof in dem Fall entschieden. Demnach muss Junqueras im Gefängnis bleiben und darf seinen Sitz im Europaparlament nicht antreten. Nach der EU-Rechtsprechung sei das Europaparlament verpflichtet, die endgültigen Entscheidungen der zuständigen Justizbehörden der Mitgliedstaaten unverzüglich zur Kenntnis zu nehmen, so Sassoli. Er werde deshalb am Montag bei der Plenarsitzung in Straßburg das Ende des EU-Mandats von Junqueras verkünden. Das ist heute passiert. Das sagte der Parlamentspräsident der EU. Thema Imperialismus und Krieg. Bagdad verlangt einen Plan für den US-Abzug. Das hören die Amerikaner gar nicht gerne, dass man sie aus einem Land, dass man ihre Soldaten aus einem Land, das sie so herrlich demokratisieren wollen, hinauswerfen will, hinauskomplimentieren will. Die irakische Regierung hat die USA aufgefordert, Mechanismen für den Abzug der US-Truppen aus dem Irak festzulegen. Premier Adil Abd al-Mahdi habe US-Außenminister Michael Pompeo in einem Telefonat gebeten, dafür Gesandte in den Irak zu schicken. Das teilte das Büro des Regierungschefs am Freitag mit. Damit solle ein entsprechender Beschluss des irakischen Parlaments umgesetzt werden. Abd al-Mahdi habe Pompeo gegenüber zudem erklärt, dass es US-Truppen gäbe, die ohne Erlaubnis der Regierung ins Land gekommen seien. Oh, da hat er aber was gemerkt. Auch US-Drohnen seien ohne Zustimmung des Kabinetts im Irak aktiv. Die ermorden da jede Menge Leute. Das stelle einen Verstoß gegen die Abkommen dar, hieß es weiter. Das heißt, die Müpfen auf die Handlanger der US-Kriegsherren, die werden aufmüpfig. Und das hört Amerika natürlich gar nicht gerne, wenn man ihnen sagt, sie sollen verschwinden. Amigo home. Das können nur Terroristen und Kommunisten sein, die so etwas sagen, natürlich. Werfen wir einen Blick nach Moskau. Moskau ist ja auch in imperialistische Kriege verstrickt. Die haben angefangen, selber zu agieren, weltweit, nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums. In der umkämpften syrischen Provinz Idlib ist nach russischen Angaben ein Waffenstillstand in Kraft getreten. Dieser gelte seit Donnerstagnachmittag, wie die deutsche Presseagentur am Freitag unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS mitteilte. Die Feuerpause sei nach einer entsprechenden Vereinbarung mit der Türkei angeordnet worden. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan hatten sich am Mittwoch in Istanbul getroffen. Laut UN-Angaben sind seit Mitte Dezember nahezu 300.000 Menschen aus der Region vor den Kämpfen auf der Flucht. Immer neue Fluchtbewegungen werden von diesen imperialistischen Kriegsherren ausgelöst. Es ist grässlich, weil die Konsequenzen dieser Fluchten sind unglaublich brutale Bewegungen, Flüchtlingsdramen auf den Meeren und an den Grenzen und viele, viele Tausende sterben unterwegs, werden versklavt, verkauft, niedergemacht, vergewaltigt, verbrannt, zerstückelt, kaputtgehauen. In Deutschland sieht's auch immer härter aus. Es gibt schon Leute, die werden vom Tode bedroht, und zwar Bürgermeister. Hier ist eine Meldung aus Kamp-Lindfort. Nach seinem Antrag auf Erteilung eines großen Waffenscheins hat sich der Bürgermeister von Kamp-Lindfort in Nordrhein-Westfalen, Christoph Landscheid von der SPD, mit einer persönlichen Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt. Er habe im Europawahlkampf im vergangenen Jahr volksverhetzende Plakate abhängen lassen und werde seither massiv aus der rechten Szene bedroht. Das betonte der Kommunalpolitiker in der am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. Man trachte ihm nach dem Leben, er brauche eine Waffe. Das würde natürlich Trump sehr gut gefallen. In Amerika hat man ein Recht in der Verfassung, eine Waffe zu tragen. Und das sollte man vielleicht bald in Deutschland auch erwarten dürfen, oder? Ja, aus solchen Leuten, die heute da andersdenkende Politiker oder Nicht-Politiker bedrohen, aus solchen Leuten hat sich damals auch die SA eben rekrutiert. Ja, da haben wir eben wieder das gleiche Phänomen, all überall. Eine richtig brutale Nachricht ist diese Nachricht über Boeing, diesen Flugzeugbaukonzern, der für sehr viele Unfälle, tödliche Abstürze zuständig, verantwortlich ist. Washington. Der US-Flugzeugkonzern Boeing kommt nicht aus den Schlagzeilen. Wie die Financial Times am Freitag berichtete, kritisieren namentlich nicht genannte Mitarbeiter ein Update für die Maschine vom Typ MAX 737. Dieses Flugzeug wurde von Clowns entworfen, die wiederum von Affen beaufsichtigt werden, zitierte das Blatt aus einem Schreiben, das Boeing an die US-Regierung weitergeleitet habe. In den vergangenen 5 Monaten stürzten 2 Maschinen dieses Typs ab. Die Produktion wurde mittlerweile ausgesetzt. Siemens reagiert mit Vereinnahmungsversuchen auf Kritik der Jugendbewegung Fridays for Future. Deren bekannteste deutsche Aktivistin, Luisa Neubauer, könnte laut Siemens-Vorstandschef Joe Käser, kleiner Scherz von mir, in dem Konzern eine wichtige Rolle übernehmen. Käser hat ihr am Freitag einen Sitz in einem Aufsichtsratsgremium der künftigen Siemens Energy AG angeboten. Ein Sitz im Aufsichtsratsgremium heißt, die darf einmal im Monat kommen, kriegt vielleicht 8.000 Euro Gehalt und hält dann den Mund. Das sind diese berühmten Aufsichtsratsgremiumssitze, die man da angeboten bekommt. Ob es der Aufsichtsrat oder ein anderes Gremium sei, könne die Klimaschützerin selbst entscheiden, sagte Käser in Berlin. Ich möchte, dass die Jugend aktiv sich beteiligen kann, erklärte er und sprach von einem Konflikt zwischen Jung und Alt, der gelöst werden müsse. Er spricht nicht von einer versauten Umwelt, wo sein Konzern mit beiträgt, sondern ein Konflikt zwischen Jung und Alt. Da muss man Lösungen finden. Käser hatte mit Neubauer über die geplante Beteiligung von Siemens an einem Kohlebergwerkprojekt in Australien gesprochen. Was im Moment in Australien los ist, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erzählen. Da fackelt ein halber Kontinent weg, der brennt einfach ab. Eine Mischung aus katastrophaler Umweltpolitik, Dummheit, Kürzungen im Brandkampfschutzbereich und Inkompetenz von politisch Verantwortlichen. Da brennt also eine Fläche so groß wie Belgien oder Holland zusammen ab und dieser Mann will da ein Kohlebergwerksprojekt installieren. Das heißt, die werden da Wald, Savanne, Urwald abräumen, um an die Kohle ranzukommen. Fridays for Future fordert angesichts der ausufernden Buschbrände in Australien, dass Siemens aus dem Kohleprojekt aussteigt und nicht wie geplant eine Signalanlage für das Bergwerk liefert. Zu dem Angebot wollte sich Frau Neubauer noch nicht äußern. Sie hat dazu eigentlich nichts gesagt. Bis jetzt, wir werden hören. Nur, sie hat es natürlich abgelehnt, das ist klar. Bleiben wir beim Feuer in Australien. Australiens Premierminister, ein gewisser Scott Morrison, übrigens ein Lobbyist der Energiebranche, hat sich für sein Verhalten während der Buschbrände mittlerweile entschuldigen müssen. Auch Greta Thunberg hat sich da eingeschaltet in die Debatte, weil auf sie ja immer wieder Hass abgeladen wird. Man hat fast das Gefühl, sie sei verantwortlich für die Buschbrände in Australien. So dumm ist die Menschheit mittlerweile geworden. Canberra. Feuerwehrleute im Osten des australischen Kontinents konnten am Sonntag wenigstens etwas aufatmen. Deutlich kühlere Temperaturen und Regenfälle ermöglichten es den Einsatzkräften, die Ausbreitung dutzender von Großfeuern zu verhindern. Das Problem ist nämlich, wenn sich die Großfeuer zu einem einzigen vereinen, dann brennt praktisch der ganze Kontinent ab. Trotzdem brannten auch am Sonnabend landesweit noch über 150 Feuer. Am Samstag starb im Bundesstaat Victoria ein Feuerwehrmann. Der 60-Jährige war bei Löcharbeiten von einem fallenden Baum erschlagen worden. Damit sind seit September offiziell 27 Menschen Opfer der Buschfeuer geworden. Mindestens 2000 Häuser sind abgebrannt, Milliarden Tiere sind gestorben. Die Gefahr ist noch keineswegs gebannt, mehrere Feuer bedrohen weiterhin Siedlungen und Dörfer. Zwei Großfeuer im Raum der australischen Alpen hatten sich am Samstag zu einem 6000 Quadratkilometer umfassenden Megafeuer vereint, mehr als doppelt so groß wie das Saarland. Premierminister Scott Morrison entschuldigte sich, tut mir leid, am Sonntag für sein Verhalten zu Beginn der Katastrophe. Er meinte, er würde den Urlaub in Hawaii nicht mehr nehmen, der zu massiver Kritik geführt hatte. Ich mach das nicht mehr. Wenn es nochmal so fies brennen sollte, fahre ich nicht nach Hawaii. Außerdem stellte er die Schaffung einer Untersuchungskommission zur Entstehung der Buschfeuer in Aussicht. Er hat sie nicht einberufen, diese Kommission, sondern er hat sie in Aussicht gestellt. Irgendwann wird es diese Kommission geben. Dabei solle auch die Rolle erforscht werden, die Klimawandel bei der Entstehung und Intensität von Feuersbrünsten spielen könnte. Morrison ist ein entscheidender Verfechter fossiler Energieträger, ein Lobbyist. Er war bis vor kurzem erklärter Klimaskeptiker. Erst vor 2 Wochen meinte er nach massivem Druck von Kritikern, Klimawandel spiele doch irgendwie eine Rolle bei der Serie zerstörerischer Buschfeuer, als einer von mehreren Faktoren aber. Die Rolle australischer Kohle und deren Emissionen bei der Erderwärmung dürften in den kommenden Tagen auch weltweit so prominent diskutiert werden wie kaum je zuvor. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich in einen Streit um die Zukunft einer der potenziell größten Kohletagebauminen der Welt eingeschaltet. Die 17-jährige Schwedin rief den deutschen Industriekonzern Siemens dazu auf, Pläne für den Bau einer Signalanlage für die Firma Adani in Nordostaustralien abzubrechen. Das indische Rohstoffhaus will im Bundesstaat Queensland vorerst jährlich 27 Millionen Tonnen Kohle abbauen. Die Produktion könnte bis zu 60 Millionen Tonnen ausgebaut werden. Der Rohstoff muss über eine knapp 200 Kilometer lange Bahnlinie zu einem Hafen gebracht werden. Von dort soll die Kohle durch das Gebiet des unter den Folgen des Klimawandels bereits stark leidenden Barrier Reefs verschifft werden. Nun regt sie aber auch Widerstand. Gegen das Projekt gibt es seit Jahren heftigen Widerstand von Seiten von Umweltschützern. Kritiker beklagen nicht nur die Tatsache, dass Kohle aus der Mine die Erderwärmung weiter anheizen würde. Die Anlage hätte auch schwerwiegende Folgen für den Grundwasserspiegel und würde das Überleben verschiedener Tierarten in Frage stellen. Außerdem träte sie die Rechte der Ureinwohner im betroffenen Gebiet mit Füßen. So ein Aktivist von der Bürgerrechtsgruppe Stop Adani. Wie gesagt, Siemens-Chef Joe Kaeser will an diesem Montag heute entscheiden, ob der Konzern einen Auftrag im Wert von knapp 20 Millionen Euro für den Bau einer Signalanlage für die Bahnlinie zurückziehen soll. Die australische Regierung steht voll hinter dem Kohleprojekt, einem von mehreren in Queensland geplanten oder vorgesehenen Großminen. Premierminister Scott Morrison hatte geplant, in den kommenden Wochen nach Indien zu reisen, um unter anderem für die Kohleindustrie zu werben. Er soll die Reise aber nun verschoben haben, heißt es auf der Homepage von der australischen Regierung. Australien ist ein führender Förderer von Kohle. Die Ausfuhren des fossilen Brennstoffs tragen mit jährlich etwa 50 Milliarden US-Dollar zum Exporteinkommen bei. 2018 waren es rund 36.000 Beschäftigte in der Kohleindustrie. Der mit dem Barrier Reef verbundene Tourismus allein stellt rund 70.000 Arbeitsplätze. Oh, die Zeit ist uns mal wieder weggelaufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Thema Glücksspiel. 2 Millionen Euro aus der El Niño-Lotterie gingen dieses Jahr nach Barcelona, nach Mollet del Vallès. El Niño, die Auslosung, die zu den Reyes stattfindet, verteilte dieses Jahr, Achtung, 700 Millionen Euro. Diese Gewinne verteilen sich auf 13 der 17 Regionen Spaniens, wobei ein Riesenbatzen von 80 Millionen in die Provinz Toledo ging, nach Quintanar de la Orden, einem 10.000 Einwohnerstädtchen. Femizid in Barcelona, im Großraum Barcelona. Ein 27-Jähriger ermordete in der Reyesnacht in Esplugas de Llobregat eine 27-jährige Mutter und ihre 3-jährige Tochter. Der Mörder, mutmaßlich, wie es immer heißt, wurde am Tatort von den Mossos de Escuadra verhaftet. Thema Monarchie und Festtag. Circa 1 Million, exakt 950.000 Teilnehmer empfingen am Sonntag vergangener Woche ihre Majestäten, die Reyes Magos in Barcelona, nach Angaben der Guardia Urbana. Auf der traditionellen Cabalgata gab es Hochrufe aus zigtausenden Kinderkehlen auf ihre heiligen drei Könige, die mit allerlei buntscheckigem Hofstaat und karnevalartigen Karossen durch die Straßen Barcelonas zogen. Auch mehrere Tonnen Bonbons wurden mit Caramello-Kanonen ins Publikum geschossen. Nächste Meldung, Rebajas und Konsumrausch. 3 Millionen Kauflustige und Kaufwütige werden ab dem ersten Winterschlussverkauf innerhalb von wenigen Tagen den Rebajas oder Sales, wie das jetzt im modernen Englisch heißt, die Kaufhäuser allein des Corte Inglés in Spaniens Großstädten besuchen, um sich ab 10 Uhr morgens die Schnäppchen, die Gangas, zu holen. Im neuen Jahr bleiben alle Probleme des alten Jahres bestehen oder vermehren sich sogar noch. Es geht wieder mal um den sogenannten illegalen Straßenhandel. Gefälschte Markenklamotten, das wissen wir, ohne Verkaufslizenz, auf öffentlichen Plätzen, Straßen und in den U-Bahnen zum Verkauf anzubieten, dabei meterweise Bürgersteige und U-Bahnhöfe besetzen. Das ist das Geschäftsmodell der Top-Manta-Leute, der Top-Manta-Verkauf, so heißt das Phänomen, und es wird zu fast 100% von Senegalesen und zu 99% von Männern ausgeübt. Vor den letzten Wahlen mit viel Getöse von den U-Bahnhöfen und der Plaza Catalunya vertrieben, in teuren und groß angelegten Polizeirazzien, sind die Manteros wieder zurückgekehrt. Wieder sind die Guardia Urbana Polizeikommandos damit beschäftigt, Manteros aus den U-Bahnhöfen und von den Plätzen des Zentrums zu vertreiben. Gefundene Ware wird beschlagnahmt. Renfe beklagt etwa, die Zuggesellschaft hier in Spanien, dass die Manteros die Ausgänge und Sicherheitsausgänge der U-Bahnhöfe verstopfen und die Sicherheit der Fahrgäste gefährden sollen. Der Senegalese Touré, der ist 25 Jahre alt, erzählte mir im Vorbeigehen: Wenn die Polizei mir diesen Sack mit Ware beschlagnahmt, dann bin ich auf einen Schlag 500 Euro los. In dem Sack, ich gucke rein, befinden sich etwa 6 Dutzend Fußballtrikots von Messi, Cristiano Ronaldo und den ganzen Supermilliardären. Nein, Millionär, ich glaube. Na, Messi ist schon Milliardär, Cristiano Ronaldo auch. Aber die anderen sind nur lumpige Millionäre. Pfui. Er erzählt das also in perfektem Englisch. Vor 9 Monaten, sagte er, ist er nach Barcelona gekommen. Er würde lieber am Bau arbeiten oder sonst wo, als zu verkaufen. Doch er ist illegal im Land und hat keinerlei Aufenthaltsrecht oder Papiere oder Genehmigungen. Na, das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Manteros und Polizei geht also auch dieses Jahr weiter. Sobald mehr als 10 Beamte und Sicherheitsleute auftauchen, raffen die Senegalesen ihre Warenbeutel zusammen. Die haben die so schön zusammengebunden, an jeder Ecke einen Faden. Dann greifen sie in die Mitte und mit einem Handgriff schließt sich der ganze Beutel, sie ziehen ihn hoch und können direkt wegrennen. Und dann fliehen sie, oft in heller Panik, zu den Ausgängen. Dabei reißen sie eine Frau zu Boden, die schimpfend sich aufrappelt. Barcelona Fun City, Januar 2020. Das Rathaus unter Ada Colau hat eine lange Zeit versucht, die schützende Hand über diese Händlergruppe zu halten. Es wurde eine Art Syndikat oder Händlerverband gegründet. Es wurde versucht, möglichst vielen dieser jungen Männer eine Perspektive zu bieten. Es wurde angeregt, Kleingewerbe zu gründen. Doch wurde auch der Druck auf das Rathaus und die Guardia Urbana immer größer. Die etablierten Händler vor allem beschwerten sich lautstark. Also schritt die Polizei immer öfter ein. Das Montero-Syndikat organisierte Demos und beschuldigte mittlerweile das Rathaus mehrere Male des Rassismus. Und nun geht das Spiel auch dieses Jahr wieder von neuem los. Thema Narcopissos in Barcelona. Wie alle anderen Plagen ist uns auch im neuen Jahr 2020 die Plage der Narcopissos in Barcelona erhalten geblieben. Ja, und fast noch komplizierter geworden. 30 neue Narcopissos, das heißt von Dealerbanden besetzte Wohnungen, sind mittlerweile wieder im Raval besetzt. Und in Ciudad Bella. Übrigens, heute Morgen kam eine Sondermeldung. Ich hörte das im Radio, bevor ich hier ins Studio aufbrach. Da gab es eine groß angelegte Razzia mit mehreren Verhaftungen in Ciudad Bella. Da wurden 3 Narcopissos geschlossen. Gut, dies also alles nach der Big Aufräume vom vergangenen Jahr, nach den Wahlen. Dieses Mal sitzen allerdings oft Mieter mit Kindern in mindestens einem der Zimmer. Mütter mit Kindern. Eine Mutter, ein Kind. Das ist so eine Art, Alibischein, um eine Expressräumung durch die Polizei zu verhindern. Es gibt nämlich ein Gesetz in Spanien, dass Mieter, die eine Wohnung besetzen, die leer steht oder auch nicht leer steht, die jemandem gehört, egal wie, dürfen erstmal nicht geräumt werden. Bei allen Wohnungen soll es sich nach Aussagen der Asociación de Vecinos, hier der Nachbarschaftsvereine, um Wohnungen handeln, die sich im Besitz von Banken befinden und zuvor schon zwangsgeräumt worden waren. Gut, kommen wir zur letzten Plage, die wird dir gefallen, Werner, da kannst du was zu sagen, das ist die Plage Nummer 3. Die Pujol-Plage ist nach Katalonien zurückgekehrt, Jordi Pujol. Das katalanische sogenannte Staatsfernsehen, TV3, fest in der Hand der rechten Ex-CIO-Leute und jetzt PDeCAT-Leute von Puigdemont, Torra und Mas, hat Jordi Pujol am Sonntag, vor einer Woche, dem 5. Januar, im Programm 30 Minuten, 30 Minuten, auftreten lassen. Es hat den Anschein, als solle der wegen Korruption verurteilte und inhabilitierte Ex-Präsident der Generalitat wieder hoffähig gemacht werden. Das heißt, der Öffentlichkeit als ganz normaler Politiker und Zeitgenosse präsentiert werden. Sogar als ein Zeitgenosse, der Experte ist für, ja, man höre und staune, für eine sogenannte 0,7%-Frage. Nicht die 3% Korruptionsfrage, sondern die 0,7% Entwicklungshilfe. Die Seinen hatten sich ja nie so richtig von ihrem diebischen Clan-Vater distanziert, der über 2 Jahrzehnte die öffentlichen Geschäfte wie eine Privatfirma hier in Katalonien geführt hatte und ein dichtes Netz aus Korruption, Bestechung und illegaler Wahlfinanzierung aufgebaut hatte. So, und worüber sprach der feine Herr? Über die 0,7% Entwicklungshilfe an die ärmsten Länder. Jawohl, die 3% Korruptionsabgabe für öffentliche Aufträge wurden von den Direktoren des TV3 noch nie thematisiert. Es gibt keine Sendung darüber. Eine Schande ist das. ERC-Politiker Rufián, der diese Schande kritisierte, zusammen auch mit seinem Kollegen von der CUP, dem David Fernandez, erhielt direkt Kritik von den Pujolisten aus den PDeCAT-Zentralen. Ja, er lasse sich ja mit Sanchez ein, der den 155 mit zu verantworten habe. Der solle schön den Mund halten. Feines Gesindel, sage ich da. Wir schweigen nicht und wir haben gezeigt, dass eine bessere Welt möglich ist. Und für mich bleibt es eine Ehre, weiterhin eure Bürgermeisterin zu sein. Danke. Du red, Ada! to learn harder, to do what harder does. In South Africa, Cape Town. So. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. War noch nicht angekommen, hat so viel erleben. Ich wünschte, wir könnten uns heute nochmal begegnen. Ich hab dich nicht kommen sehen, und dann warst du da. Und was ich vom Leben wollte, sah ich nicht mehr klar. Ich nahm meine Träume, hab sie zu dir hingedreht und viel zu spät gemerkt, dass mir komplett die Richtung fehlt. Mit dem nächsten Zug bin ich einfach gegangen. Verdammt, ich war einfach zu jung. Hatte Angst, dass ich irgendwas verpasse. Doch ich dreh mich heute noch um. Und frag mich, was du gerade machst. Vielleicht war es einfach zu früh. Sonst hat doch alles gepasst. Ich hoffe, du verbringst deine Zeit mit wem, der dich glücklicher macht. Wem, der dich glücklicher macht. Ständig im Dauerlauf, mit Augen verbunden. Doch als ich zum Stehen kam, warst du verschwunden. In einer neuen Stadt, unten im Süden. Ich war so oft kurz davor, einfach zu dir zu fliegen. Du warst meine erste Liebe, bleibst das Ideal. Um dich nochmal zu finden, ziehe ich von Bar zu Bar. Aber da bist du nicht, das ist mir längst klar. Verdammt, ich war einfach zu jung. Hatte Angst, dass ich irgendwas verpasse. Doch ich dreh mich heute noch um. Frag mich, was du gerade machst. Vielleicht war es einfach zu früh. Sonst hat doch alles gepasst. Ich hoffe, du verbringst deine Zeit mit wem, der dich glücklicher macht. Mit wem, der dich glücklicher macht. Ich war noch nicht angekommen, mit so viel erleben. Ich wünschte, wir könnten uns heute nochmal begegnen. Letzte Viertelstunde im Niemandsland gehört wie immer dem Thema Kino. Werner hatte einen Film anzukündigen. Wie immer natürlich vom Goethe-Institut, übermorgen Goethe-Institut um 19.30 Uhr, der Film Berlin, Ecke Schönhauser Allee. Und einer dieser DDR-Filme, die Ende der 50er Jahre gemacht wurden, Regisseur ist Gerd Klein, spielt im Arbeiterviertel Prenzlauer Berg. Eine Gruppe von jungen Leuten, Halbstarke hat man die damals genannt, die treffen sich jeden Nachmittag an der U-Bahn-Brücke an der Schönhauser Allee, und also da geht es dann drum um Westmusik hören, Streitereien und auch Solidarität untereinander. Und dann gibt es einen kleinen kriminellen Zwischenfall bei einer Mutprobe, eine Straßenlaterne wird zerschlagen. Und um diese Gruppe herum entsteht dann eben so ein Porträt der Gesellschaft der damaligen DDR, also Freie Deutsche Jugend, gehe ich hin oder nicht? Oder machen wir in Westen rüber, Volkspolizei? Ich meine, das war ja damals nach West-Berlin zu gehen, von Ost-Berlin noch relativ einfach vorm Mauerbau. Ne? Und interessant ist eben auch die Entstehung dieses Films in dieser Zeit, Ende der 50er Jahre, der also wurde von der Hauptverwaltung Film natürlich geprüft, Zensur, und hat dann erstmal keine Bewilligung bekommen, der Regisseur den Film zu drehen, hat dann trotzdem einfach angefangen, Ende Oktober 1956, unter einem Arbeitstitel und eben diese Drehorte da, Kreuzung Eberswalder, Danziger Straße, Schönhauser Kastanienallee und ganz konkret im Umkreis von dem U-Bahnhof Eberswalder Straße. Ne? Und wie der Film dann fertig war, wurde wieder überprüft und wieder verboten. Und dann hat er aber interessanterweise die FDJ, der FDJ-Zentralrat hat den Film sich dann angeguckt und hat dann gar keine so schlechten Kritiken bekommen und wurde dann später also tatsächlich aufgeführt und war sofort ein voller Erfolg. Bis heute heißt es einer der erfolgreichsten DEFA-Filme. Und interessant auch, obwohl er oder weil er auch antiwestliche Tendenzen hat, wurde er in der Bundesrepublik dann auch verboten, ja? Weil er zu wenig kritisch sei der DDR gegenüber. Und dann hat der damalige in Westdeutschland SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, hat einen Film aufgeführt und erst dann ist er dann bekannter geworden und wurde dann einige Jahre später auch erst in der Bundesrepublik, konnte da öffentlich gezeigt werden. Also gut, dieser Film, übermorgen Berlin, Ecke Schönhauser im Goethe-Institut um 19.30 Uhr. Sieben Minuten, sagt mein Studiomonitor hier, bleiben uns noch. Ich muss noch etwas nachliefern. Und zwar muss ich noch ein Lob nachliefern auf einen Film, den wir letzte Woche hier besprochen bzw. vorgestellt haben, The Irishman. Da hatten wir also alles Mögliche gelobt. Den Martin Scorsese, den Regisseur, wir hatten das Drehbuch gelobt, die tollen Schauspieler, eben Robert De Niro, Al Pacino, Joey Pesci und wie sie alle heißen. Aber etwas hatten wir vergessen, die Filmmusik. Die hat mich direkt in ihren Bann gezogen. Ich habe das zu Hause bei einem Freund geguckt, auf Netflix. Der hat da so riesen Boxen auch stehen mit Subwoofer und so. Da hört man wirklich jedes Flüstern aus jeder Ecke. Und da ist mir die tolle Musik aufgefallen. Ich spiele sie mal an und dann verrate ich, von wem sie ist. Ich gehe davon aus, dass vielen Leuten der Name Robbie Robertson etwas sagt. Robbie Robertson von der Gruppe The Band. Das war die Tourgruppe von Bob Dylan. Bekannt durch den Film auch von Martin Scorsese von 1976, The Last Waltz. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte diesen Film in Berlin im Kino gesehen und war wirklich begeistert. Da waren natürlich prominente Gäste, Bob Dylan, Joni Mitchell, Van Morrison, Eric Clapton, Neil Young. Zwei Jahre später kam The Last Waltz dann in der Verfilmung von Martin Scorsese in die Kinos. Der Songwriter und führende Kopf von The Band, Robbie Robertson, hatte das Farewell-Konzert initiiert. Seitdem ist sehr viel Zeit vergangen. Robertson hat 5 Alben veröffentlicht, Musik für die Filme Scorseses gemacht. Und jetzt eben wieder ein Soloalbum, Cinematic. Eine dunkle Platte voller exzellenter Blues-Rock-Songs, mit rauer Stimme gesungen, gesprochen, geflüstert, mit schönen Gitarren-Licks verziert. Geboren 1943 in Toronto, seine Mutter war übrigens Mohikanerin, lebte Robertson hin und wieder in dem kanadischen Grand River Reservat der Six Nations, wo viel musiziert wurde. Da wurde sein musikalisches Talent gefördert und entdeckt. Robbie entschied sich für die Gitarre. Jahre später begleitete er den Rockabilly Ronnie Hawkins, gründete mit einem Schlagzeuger aus Arizona und drei Kanadiern die Gruppe Levon and the Hawk, später nur The Band genannt. Sie wurden die Begleitgruppe, wie eingangs gesagt, von Bob Dylan und auf Tourneen rund um die Welt, Nacht für Nacht von Folkfans blöderweise ausgebuht. Die wollten Dylan gefälligst alleine mit Gitarre auf der Bühne sehen. Nur Dylan mit Gitarre und Mundharmonika, mehr wollten diese Fans nicht. Dylan und Robertson wurden Freunde. Zwei Studioalben spielte The Band mit Dylan ein. 1967 die geheimnisumwobene The Basement Tapes, 1974 natürlich das Album Planet Waves. Und sie veröffentlichten erstaunliche eigene Alben. Entspannte, ehrliche Roots-Musik, Americana. Sie schafften es aufs Cover des Time Magazins. Eric Clapton verließ Cream, um Musik zu spielen wie The Band. Auf Cinematic nun trauert Robertson den Tagen mit The Band hinterher. In dem funkigen Once We're Brothers singt er: When the light goes out and you can't go on, you miss your brothers, but now they're gone. Ich übersetze mal kurz, also wenn das Licht ausgeht und du kannst nicht weitergehen, dann wirst du deine Brüder vermissen, die sind nämlich schon längst gegangen. Auch ein Verweis darauf, dass von The Band nur noch er und Garth Hudson leben. Gleich zwei Songs handeln von Mafia-Killern. I Hear You Paint Houses. Hier singt Robertsons Freund Van Morrison, sowie Shanghai-Blues-Lieder, die vom neuen Film Scorsese The Irishman beeinflusst sind, für den Robertson die Musik gemacht hat. House Painting kann ich direkt verraten. Ich weiß nicht, Werner, ob du weißt, was House Painting ist, das Haus anmalen. Von innen oder von außen? Von innen. Du gehst rein, stellst den Typen an die Wand und jagst ihm eine Kugel in den Kopf. Und dann sind die Blut- und Gehirnspritze an der Wand. Das nannte die Mafia House Painting. Der erste House Painting-Auftrag bekam Robert De Niro in dem Film vom Mafia-Boss und der führte den auch ganz fein säuberlich aus. Er ging und strich das Haus von innen mit Blut. So. Das war's, meine Damen und Herren. Mit dieser grausigen Botschaft verabschieden wir uns. Ja, bis heute habe ich nicht so gepaintet. Na gut, aber wir haben jetzt noch eine Woche Zeit bis nächsten Montag. Da kann ich das ja nochmal ausprobieren. Und nächsten Montag, das wird der 20. Januar sein. Und da haben sich ja Bammel und Jonas angekündigt, nicht wahr, für nächste Woche? Ja, gut. Wir erwarten die dann hier im Studio. Gäste im Studio. Gut, dann tschüss, alles Gute, eine schöne Woche, ne? Tschüss, gleichfalls. Joint next door. Liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios, meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen gefallen. Adeo, adios, bis nächste Woche. Wir verabschieden uns. Im Podcast zu hören unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur. The heartbeat of the urban jungle. It seems to play a rhapsody in blue. But don't be shaken, don't be afraid. That's the sound of the street serenade. It's one big circus. A street serenade. A chorus of horns in a traffic jam. Jackhammers roar like they don't give a damn. Someone wailing on a bottleneck guitar comes blasting out of a gay bar. A lonely tree. puppets down the boulevard, plays an homage to restless souls. The rhythm of tires over potholes, and in the distance a church bell tolls. Bells and whistles, all night on day, plays its part in the street serenade. The echoes of prayers from a holy crusade. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.